Gott, kannst du es lesen? Doch damals wär sie schön dabei gewesen. Und jeden Tag kannst du es lesen? Doch alle wär sie schön dabei gewesen. Bei allem Dreck, der in der Zeitung steht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt. Bei allem Dreck, der über den Sender geht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt, lebt, lebt. Könnte man meinen, Adolf Hitler lebt. Bei allem Dreck, der über den Sender geht,